Was schreibt uns die Kirche vor mit den weiteren Worten des dritten Gebotes? Du sollst wenigstens so denn in der eigenen Pfarre kommunizieren. Das ist dann auch wieder geändert in der eigenen Pfarre. Ist dann später weggefallen. Das hat natürlich seinen Sinn gehabt. Das ist das Normalere. Mit den weiteren Worten des dritten Gebotes, du sollst wenigstens zu Ostern in der eigenen Pfarre kommunizieren, verpflichtet die Kirche alle Christen, welche zum Unterscheidungsalter gelangt sind, jedes Jahr während der österlichen Zeit in der eigenen Pfarre die allerheiligste Eucharistie zu empfangen. Ja. Eben geschaut, da musste auch der Priester, Pfarrer darauf schauen, dass alle die Osterkommunion empfangen, um eben zu sehen, aufzupassen, dass auch alle einigermaßen christlich leben. Ja. Ein jährlicher Ruf für alle zur Bekehrung, auch die sonst von den Sakramenten abständig waren und wer nicht kommuniziert hat, bei dem haben wir gewusst, ja gut, im Wesentlichen kümmert er sich um nichts mehr, lebt nicht als Christ.